Trotzdem scheint ihr oft gehungert zu haben, wenn ich mir deine Knochen so ansehe. Wie kommt das? Fragt Sammler Gerippe. Man munkelt, dass der Grund dafür... Bauernschädel senkt die Stimme. Die unbeabsichtigten Folgen sind. Zumindest habe ich die Archäologen darüber sprechen hören. Klingt unheimlich. Ist es auch. Es bedeutet, dass du dir einen Plan machst, die Dinge dann aber eine völlig andere Wendung nehmen. Oh, und was genau ist passiert? Ich habe selbst eine Weile gebraucht, um es zu kapieren. Kurz gesagt, wir hatten geglaubt, wir würden immer genug zu essen haben, solange wir uns gut um unseren Weizen kümmern. Aber das war ein großer Irrtum. Warum? Ich meine, harte Arbeit ist nicht so mein Ding, aber der Plan selbst klingt doch gar nicht so blöd. Nein, oder? Nur haben wir leider ein paar Dinge übersehen. Ach, die Welt ist so kompliziert. Wir dachten, wir wären besonders schlau und haben gar nicht gemerkt, wie riskant es ist, sich auf ein paar wenige Nahrungsquellen zu beschränken. Anders als wir habt ihr Jäger und Sammler immer etwas zu essen gefunden. Wenn die Nussbäume mal krank waren und es keine Nüsse gab, habt ihr eben mehr Schildkröten gefangen. Stimmt, und wenn die Schildkröten ein schlechtes Jahr hatten, sind wir angeln gegangen, kein Problem. Ganz anders bei uns. Wir haben uns auf ein paar wenige Pflanzen und Tiere konzentriert, erklärt Bauernschädel. Und wenn uns ein Heuschreckenschwarm, eine Dürre oder eine Flut heimsuchten oder unsere Tiere krank wurden, war das Essen plötzlich knapp, weil wir auf nichts anderes ausweichen konnten. Manchmal waren unsere Getreidespeicher komplett leer, dann sind viele von uns verhungert. In meiner Kindheit ist das mehrmals passiert. Ich selbst habe zwar überlebt, bin aber nicht sehr groß geworden, wie du siehst. Längst nicht so groß wie du. Wer hätte das gedacht? Seufzt Sammler Gerippe. Aber eines verstehe ich nicht. Wenn euch der Weizen ausging und die Schafe starben, warum seid ihr nicht einfach in den Wald gegangen und habt Beeren gepflückt oder Rehe gejagt? Der Wald ist doch voller Essen. Stimmt schon, aber wir waren einfach zu viele. Wie groß war eure Gruppe, Sammler Gerippe? Meine Familie und unsere Freunde? Um die 30, schätze ich. 30? Bauernschädel lacht. Das ist ja gar nichts. Allein in meinem Dorf waren wir schon fast 300. Und zusammen mit den Nachbardörfern locker 1000. Oh, verstehe. Für so eine riesige Horde reichen die Beeren und Rehe im Wald natürlich nicht aus.